Dieses Hörbuch beinhaltet die deutsche Übersetzung eines klassischen Buches von Neville Goddard. Originaltitel: Out of This World. Thinking Fourth Dimensionally. Übersetzung: Nicht von dieser Welt. Denken in der vierten Dimension. Herausgeber dieses Hörbuches ist der Audana Verlag. Kapitel 1: Denken in der vierten Dimension. Schon jetzt habe ich es euch gesagt, bevor es geschieht, damit ihr zum Glauben kommt, sobald es geschieht. Johannes 14, 29. Viele Menschen, ich eingeschlossen, haben Ereignisse beobachten können, bevor sie tatsächlich eingetroffen sind, das heißt, bevor sie sich in dieser dreidimensionalen Welt zeigten. Da der Mensch ein Ereignis beobachten kann, bevor es in dieser dreidimensionalen räumlichen Welt sichtbar wird, muss das Leben auf Erden nach einem Plan ablaufen. Und dieser Plan muss woanders in einer anderen Dimension bestehen und langsam durch unsere Räumlichkeit zum Ausdruck gelangen. Wenn sich die stattfindenden Ereignisse zum Zeitpunkt ihres Beobachtetwerdens nicht in dieser Welt befinden, müssen sie sich logischerweise außerhalb dieser Welt befinden. Und alles, was gesehen werden kann, bevor es eintritt, muss aus der Sicht des in der dreidimensionalen Welt wachen Menschen vorherbestimmt sein. Daraus ergibt sich die Frage: Können wir unsere Zukunft verändern? Mit diesen Zeilen will ich auf Möglichkeiten hinweisen, die im Menschen angelegt sind und aufzeigen, dass der Mensch seine Zukunft durchaus verändern kann. Die so veränderte Zukunft bildet jedoch wieder eine vom Zeitpunkt des Einwirkens ausgehende deterministische Sequenz. Eine Zukunft, die mit der Veränderung im Einklang steht. Das bemerkenswerteste Merkmal der Zukunft des Menschen ist ihre Flexibilität. Sie wird eher von der Einstellung als von den menschlichen Handlungen bestimmt. Der Dreh- und Angelpunkt aller Dinge ist das Selbstbild des Menschen. Er verhält sich nur deshalb auf eine gewisse Weise und macht gewisse Erfahrungen durch, weil er eine gewisse Auffassung von sich hat. Das ist der einzige Grund. Hätte er ein anderes Selbstbild, würde er sich auch anders verhalten. Ein verändertes Selbstbild bringt automatisch eine Veränderung seiner Zukunft mit sich und eine Reihe veränderter künftiger Erfahrungen wirken sich wiederum als verändertes Selbstbild aus. Die vom Menschen als unbedeutend eingestuften Annahmen wirken sich in beträchtlichem Maße aus. Deshalb sollte der Mensch seine Annahmen revidieren und deren schöpferische Macht erkennen. Sämtliche Veränderungen finden im Bewusstsein statt. Wenngleich die Zukunft vorher bis ins Kleinste vorbereitet wird, beinhaltet sie mehrere Ergebnisvarianten. In jedem Augenblick unseres Lebens haben wir die Wahlmöglichkeit zugunsten einer dieser Varianten. Jeder Mensch kann zwei Sichtweisen einnehmen, eine natürliche und eine spirituelle. Wir können diese als das durch unsere Sinne gesteuertes Tagesbewusstsein und als die von unserem Wunsch gesteuerte, gelenkte Vorstellung unterscheiden. Diese beiden unterschiedlichen Geisteszentren erkennen wir in der Aussage: Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Für ihn ist das Unsinn. Und er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich erschlossen werden. 1 Korinther 2,14. Die natürliche Sichtweise engt die Realität auf das Jetzt ein. Für diese Sichtweise sind Vergangenheit und Zukunft rein imaginär. Die spirituelle Sichtweise sieht den Inhalt der Zeit. Sie sieht die Ereignisse als separate Objekte im Raum. Für diese Sichtweise sind Vergangenheit und Zukunft ein gegenwärtiges Ganzes. Was für den natürlichen Menschen mental und subjektiv ist, ist für den spirituellen Menschen konkret und objektiv. Die Gewohnheit, nur das zu sehen, was die Sinnesorgane zulassen, macht uns völlig blind für das, was wir sonst noch sehen könnten. Um die Fähigkeit zu schulen, das Unsichtbare zu sehen, sollten wir uns häufig bewusst von dem abkoppeln, was uns die Sinne nahelegen, und unsere Aufmerksamkeit auf einen unsichtbaren Zustand lenken, uns innerlich in diesen hineinfühlen und ihn so intensiv verspüren, bis er alle Ausprägungen der Realität aufweist. Ein ernsthaftes, konzentriertes Denken in einer bestimmten Richtung schließt andere Eindrücke aus und lässt sie verschwinden. Um einen Wunschzustand zu sehen, brauchen wir uns deshalb nur auf ihn zu konzentrieren. Die Angewohnheit, die Aufmerksamkeit von Sinneseindrücken abzuziehen und uns auf das Unsichtbare zu konzentrieren, entwickelt unseren spirituellen Blick und versetzt uns in die Lage, über die Welt der Sinneserfahrungen hinauszugehen und das Unsichtbare zu sehen. Damit Gottes unsichtbares Wesen sichtbar wird an den Werken, an der Schöpfung der Welt. Römer 1,20. Dieses Sehen ist von den natürlichen Fähigkeiten völlig losgelöst. Ohne dieses Sehen sind die hier enthaltenen Anweisungen nutzlos, denn geistige Dinge müssen geistig erschlossen werden. Ein Wunsch hat immer auch einen persönlichen Vorteil im Auge. Je intensiver der Wunsch, umso größer der erhoffte Vorteil. Es gibt keine selbstlosen Wünsche. Wo es nichts zu gewinnen gibt, wird auch nichts gewünscht und nichts getan. Der spirituelle Mensch spricht über die Sprache des Wunsches zum natürlichen Menschen. Der Schlüssel zum Fortschritt im Leben und zur Erfüllung von Wünschen liegt darin, sich sofort nach der Stimme des Wunsches zu richten. Sich sofort danach zu richten bedeutet, vom erfüllten Wunsch auszugehen. Einen Zustand zu wünschen heißt, ihn zu haben. Indem sich der Mensch in den Zustand des bereits erfüllten Wunsches hineinfühlt und nach dieser Überzeugung lebt und sich entsprechend verhält, verändert er die Zukunft in Übereinstimmung mit dieser Annahme. Annahmen erwecken das Bekräftigte. Sobald der Mensch in sich das Gefühl des verwirklichten Wunsches aufbaut, findet sein vierdimensionales Selbst Mittel und Wege zum Erreichen dieses Ziels. Mir ist keine bessere Möglichkeit zur Wunscherfüllung bekannt, als uns in der geistigen Vorstellung in dieselbe Situation hineinzuleben, die wir auch auf der physischen Ebene vorfinden, sobald der angestrebte Endzustand erreicht ist. Durch dieses Hineinleben in den Endzustand werden die nötigen Mittel herbeigebracht. Das vierdimensionale Selbst erzeugt die Mittel, welche zur Verwirklichung des vorweggenommenen Endzustandes nötig sind. Einen Zustand vorwegzunehmen, der von seinen Sinneseindrücken nicht bestätigt wird, fällt dem undisziplinierten Denker schwer. Hier nun eine Vorgehensweise, anhand derer es leicht wird, Ereignisse vor ihrem tatsächlichen Eintreten aufzurufen und das zu rufen, was nicht ist, auf das es sei. Römer 4,17. Viele Menschen werten einfache Dinge ab, aber diese einfache Formel zur Veränderung der Zukunft geht auf jahrelanges Suchen und Experimentieren zurück. Der erste Schritt ist eine klare Festlegung des Ziels. Was genau wünschen Sie sich? Als nächstes legen Sie sich geistig ein Ereignis zurecht, von dem Sie annehmen, dass es nach der erfolgreichen Wunscherfüllung eintreffen wird. Das sollte am besten ein klar abgegrenztes Einzelereignis sein. Als drittes führen Sie einen schlafähnlichen Zustand herbei. Legen Sie sich auf ein Bett oder setzen Sie sich in einen Sessel und stellen Sie sich vor, dass Sie sich schläfrig fühlen. Mit geschlossenen Augen konzentrieren Sie sich nun auf die Einzelszene, die Sie erleben wollen, und fühlen sich in dieses Vorstellungsbild hinein. Es ist äußerst wichtig, dass Sie aktiv beteiligt und nicht bloß Zuschauer sind. Sie müssen sich so fühlen, als wenn es bereits Realität wäre. Bei dieser Einzelszene sollte es sich um etwas handeln, das unmittelbar nach der Erfüllung Ihres Wunsches geschieht, und Sie müssen sich so lange hineinfühlen, bis Sie alle Facetten der Realität und Klarheit in sich spüren. Nehmen wir an, dass Sie sich eine Beförderung wünschen. Stellen Sie sich demnach vor, dass Ihre Kollegen Ihnen nach der Beförderung gratulieren. Nachdem Sie diese Einzelszene als Ihr Vorstellungsbild ausgewählt haben, bringen Sie Ihren physischen Körper zur Ruhe und führen einen schlafähnlichen Zustand herbei. Das ist ein Dämmerzustand, indem Sie Ihre Gedanken noch steuern können und aufmerksam sind, jedoch nicht angespannt. Stellen Sie sich nun vor, dass ein Freund oder Kollege vor Ihnen stünde. Legen Sie Ihre imaginäre Hand in die seine. Spüren Sie, wie fest sie ist, und führen Sie dann in Ihrer Vorstellung ein Gespräch mit ihm, die im Einklang mit dem Verhalten steht. Achten Sie darauf, dass Sie diese Szene örtlich nah betrachten. Machen Sie das Dortige zum Hiesigen, die Zukunft zum Jetzt. Der Unterschied zwischen dem Hineinfühlen in die Handlung im Hier und Jetzt und dem bloßen Visualisieren der Handlung, so als ob Sie als Zuschauer im Kino säßen, ist der Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg. Beim Wunsch, bei der physischen Ruhigstellung in einem schlafähnlichen Zustand und beim Hineinfühlen in die real erscheinende Situation im Hier und Jetzt, handelt es sich nicht nur um wichtige zukunftsverändernde Faktoren, sondern um wesentliche Voraussetzungen für die bewusste Weiterentwicklung des spirituellen Selbst. Wenn wir nach der eingetretenen Ruhestellung des physischen Körpers von der Idee ergriffen werden, etwas Bestimmtes zu tun und uns vorstellen, dass wir dies hier und jetzt tun und dann den vorgestellten Ablauf gefühlvoll bis zum Einschlafen weiterführen, werden wir höchstwahrscheinlich aus dem Schlaf erwachen und uns in einer dimensional größeren Welt mit einem dimensional größeren Fokus befinden und tatsächlich das tun, was wir tun wollten und von dem wir uns vorgestellt hatten, dass wir es physisch tun. Unabhängig davon, ob wir aufwachen oder nicht, führen wir den Ablauf in der vierdimensionalen Welt durch und werden ihn in der Zukunft, hier in der dreidimensionalen Welt, wiederholen. Die Erfahrung hat mir gezeigt, dass eine Einzelszene besser geeignet ist und dass wir diese Szene immer wieder durchspielen sollten. Andernfalls könnte es sein, dass unsere Aufmerksamkeit abschweift und uns eine Vielzahl verwandter Bilder vorlegt. In wenigen Sekunden führt sie uns räumlich oder zeitlich weit weg von unserem Vorstellungsbild. Sollte Ihre Aufmerksamkeit abschweifen, müssen Sie sich sofort zurückbringen und so lange weitermachen, bis Sie das Vorstellungsbild beständig und wirklichkeitsnah erleben. Dabei bleiben Sie entspannt. Sie halten das Vorstellungsbild mit einem minimalen Energieaufwand aufrecht und fühlen sich in den erfüllten Wunsch hinein. Die Schläfrigkeit begünstigt die Veränderung, da keine Anstrengung in die Aufmerksamkeit hineingebracht wird. Wiederholen Sie in diesem Schlummerzustand einen Satz, der den verwirklichten Zustand bestätigt, zum Beispiel endlich oder Gott sei Dank. Falls wir eine bewusste Projektion in eine dimensional größere Welt anstreben, müssen wir den Ablauf bis zum Einschlafen weiterführen. Leben Sie sich in Ihrer Vorstellung mit allen Ausprägungen der Realität in dieselbe Wunschsituation hinein, die Sie physisch erleben würden, wenn Ihr Wunsch bereits verwirklicht wäre. Dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis Sie das Vorgestellte auch auf der physischen Ebene erleben. Füttern Sie Ihr Bewusstsein mit Prämissen. Damit sind Annahmen gemeint, von deren Richtigkeit Sie ausgehen, denn aufrechterhaltende Annahmen, selbst wenn sie den Sinnen irreal erscheinen, werden sich als faktische Sachverhalte verfestigen. Für die Entwicklung einer Annahme sind alle Mittel, die zu ihrer Verwirklichung führen, erstrebenswert. Sie beeinflusst das Verhalten aller und verschwört sich mit Bewegungen, Handlungen und Worten, die auf die Verwirklichung ausgerichtet sind. Ein Ereignis vor seinem tatsächlichen Eintreffen zu beobachten setzt voraus, dass dieses Ereignis aus der Sicht des Menschen in der dreidimensionalen Welt vorherbestimmt ist. Um die Umstände hier in der räumlichen dreidimensionalen Welt zu verändern, müssen wir sie deshalb zuerst in der räumlichen vierdimensionalen Welt verändern. Der Mensch weiß nicht genau, was mit einer dimensional größeren Welt gemeint ist, und die meisten würden wohl nicht zögern, die Existenz einer solchen Welt schlichtweg abzulehnen. Die drei Dimensionen von Länge, Breite und Höhe sind dem Menschen bekannt, und er glaubt, dass eine vierte Dimension, wenn es eine solche geben sollte, doch genauso offensichtlich sein müsste wie Länge, Breite und Höhe. Eine Dimension ist keine Linie. Sie ist stattdessen jede beliebige Weise, auf die etwas gemessen werden kann, sofern sie sich von anderen Messarten unterscheidet. Um etwas Festes vierdimensional zu messen, Messen wir es also in jede beliebigen Richtung, außer nach seiner Länge, Breite und Höhe. Gibt es außer Länge, Breite und Höhe noch eine andere Messart? Die Zeit misst unser irdisches Leben, ohne sich der vorgenannten drei Messarten zu bedienen. Ein Sofortobjekt gibt es nicht. Erscheinen und Verschwinden des Objekts sind messbar. Wir können seine Lebenszeit ohne die Dimensionen Länge, Breite und Höhe messen. Zeit ist definitiv eine vierte Art, um ein Objekt zu messen. Je mehr Dimensionen ein Objekt hat, umso substanzieller und realer wird es. Eine gerade Linie, welche ausschließlich in einer einzigen Dimension verläuft, nimmt Gestalt, Masse und Substanz an, indem weitere Dimensionen hinzukommen. Welche neue Eigenschaft würde die Zeit die vierte Dimension verleihen, wodurch sie Feststoffen genauso überlegen sein würde, wie Feststoffe Flächen überlegen sind und diese wiederum Linien überlegen sind? Die Zeit ist ein Mittel zur Veränderung von Erfahrungen, weil alle Veränderungen Zeit benötigen. Die neue Eigenschaft heißt Veränderbarkeit. Wenn wir einen Gegenstand halbieren, wird sein Querschnitt zu einer Fläche. Schneiden wir die Fläche durch, so erhalten wir eine Linie. Und wenn wir die Linie zerschneiden, erhalten wir einen Punkt. Somit ist ein Punkt nichts anderes als der Querschnitt einer Linie, die ihrerseits der Querschnitt einer Fläche ist, welche wiederum der Querschnitt eines feststofflichen Gegenstandes ist. Und dieser ist, logisch weitergedacht, der Querschnitt eines vierdimensionalen Objekts. Wir können uns der Einsicht nicht verwehren, dass sämtliche dreidimensionale Objekte nur Querschnitte vierdimensionaler Körper sind. Das bedeutet, wenn ich Frau Simon treffe, treffe ich einen Querschnitt einer vierdimensionalen Frau Simon, die nicht gesehene vierte Dimension. Um das vierdimensionale Selbst zu sehen, muss ich jeden Querschnitt oder Augenblick ihres Lebens von der Geburt bis zum Tode sehen, und zwar alle gleichzeitig. Ich müsste mich auf das gesamte Spektrum ihrer Sinneswahrnehmung, die sie bisher auf Erden gemacht haben, sowie der noch folgenden konzentrieren. Diese würde ich nicht in der Reihenfolge sehen, in der sie sie erlebt haben, sondern als gegenwärtiges Ganzes. Da Veränderbarkeit das Merkmal der vierten Dimension ist, müsste ich sie in einem fließenden Zustand als lebendes, animiertes Ganzes sehen. Was bedeutet dies vor diesem Hintergrund für uns in der dreidimensionalen Welt? Es bedeutet schlichtweg, dass wir uns entlang der Zeitlinie bewegen können. Wir können die Zukunft sehen und sie wunschgemäß verändern. Diese Welt, die wir für so fest und real halten, ist ein Schatten, aus dem wir jederzeit heraustreten können und jenseits dessen wir uns begeben können. Sie ist eine Abstraktion einer fundamentaleren und dimensionell größeren Welt, einer fundamentaleren Welt, die von einer noch fundamentaleren und dimensional größeren Welt abstrahiert ist, und so weiter bis in alle Ewigkeit. Unabhängig davon, wie viele Dimensionen wir hinzunehmen, bleibt das Absolute auf dem Weg der Analyse immer unerreichbar. Die Existenz einer dimensional größeren Welt kann der Mensch ganz einfach dadurch beweisen, dass er sich auf einen unsichtbaren Zustand konzentriert und sich in diesen Zustand hineinfühlt und hineinlebt. Wenn er konzentriert in diesem Zustand verbleibt, wird sein jetziges Umfeld verschwinden und er wird in einer dimensional größeren Welt aufwachen, wo das Objekt seiner Betrachtung als eine konkrete, gegenständliche Realität sichtbar wird. Intuitiv meine ich, dass er bei einer Abstrahierung seiner Gedanken von dieser dimensional größeren Welt und einer noch weiteren Bewusstseinserweiterung erneut eine Externalisierung der Zeit hervorbringen würde. Er würde feststellen, dass der Raum bei jedem Rückzug in sein inneres Bewusstsein und bei jeder Externalisierung von Zeit dimensional größer wird. Aus diesem Grunde würde er schlussfolgern, dass Zeit und Raum etwas Serielles sind und dass das Schauspiel des Lebens nur das Erklimmen eines unüberschaubar größeren dimensionalen Zeitblocks ist. Doch uns geht es hier um die Praxis. Wir wollen uns nun ansehen, wie wir anhand dieses seriellen Universums unsere Zukunft wunschgemäß umgestalten können. Um die Zukunft zu verändern, haben wir uns, mit zwei Welten aus der unendlichen Serie zu beschäftigen. Der Welt, die wir anhand unserer Körperorgane kennen, und der Welt, die wir unabhängig von unseren Körperorganen wahrnehmen. Kapitel 2: Annahmen werden zu Tatsachen. Der Mensch fällt auf die Realität der äußeren Welt herein, weil er nicht weiß, wie er seine Macht so bündeln und verdichten kann, dass er diese Kruste durchdringt. Dieses Buch verfolgt einen einzigen Zweck: den Schleier der Sinne zurückzuziehen und eine andere Welt zu bereisen. Um diesen Schleier zurückzuziehen, brauchen wir nicht viel Mühe aufzuwenden. Die gegenständliche Welt verschwindet in dem Maße, in dem wir unsere Aufmerksamkeit davon abwenden. Damit wir den Wunschzustand geistig sehen, brauchen wir uns nur darauf zu konzentrieren. Um ihm aber Realität zu verschaffen, so dass er sich als gegenständlicher Sachverhalt zeigt, müssen wir unsere Aufmerksamkeit so lange auf den unsichtbaren Zustand richten, bis sich dieser real anfühlt. Sobald unser Wunsch infolge der konzentrierten Aufmerksamkeit Klarheit und ein Gefühl der Realität angenommen hat, haben wir ihm das Recht gewährt, eine konkret sichtbare Tatsache zu werden. Sollte es Ihnen schwerfallen, in einem schlafähnlichen Zustand Ihre Aufmerksamkeit beim erfüllten Wunsch zu halten, so könnte es sich als hilfreich erweisen, einen festen Blick auf einen bestimmten Gegenstand zu richten. Betrachten Sie jedoch nicht die Oberfläche dieses Gegenstands, sondern blicken Sie darüber hinaus auf irgendeine normale Sache, zum Beispiel eine Wand, einen Teppich oder etwas anderes, das Tiefe besitzt. Diese betrachtete Sache sollte möglichst wenig reflektieren. Stellen Sie sich dann vor, dass Sie in dieser Tiefe das sehen und hören, was Sie sehen und hören wollten, bis Ihre Aufmerksamkeit voll und ganz von diesem vorgestellten Zustand erfüllt ist. Sobald Sie aus dieser Geistesübung zurückkehren und aus Ihrem gesteuerten Wachtraum erwachen, fühlen Sie sich so, als kämen Sie von weit her zurück. Die kurzzeitig ausgeschlossene sichtbare Welt kehrt nun wieder in Ihr Bewusstsein zurück und lässt Sie über Ihre Präsenz wissen, dass Sie sich selbst hinters Licht geführt hätten, indem Sie das Objekt Ihrer Betrachtung für real hielten. Falls Sie aber wissen, dass das Bewusstsein die einzige Realität ist, werden Sie Ihrem Wunschbild treu bleiben. Durch diese Aufrechterhaltung Ihrer geistigen Einstellung bestätigen Sie das Geschenk der Realität und beweisen, dass Sie die Macht haben, Ihre Wünsche so zu verwirklichen, dass Sie konkret sichtbare Sachverhalte werden. Legen Sie Ihr Ideal fest und konzentrieren Sie sich darauf, sich mit diesem Ideal zu identifizieren. Fühlen Sie sich in den Zustand hinein, bereits so zu sein, wie Sie sein wollen und wie Sie sein werden, sobald Ihr Wunsch auf der physischen Ebene Gestalt angenommen hat. Dann leben und verhalten Sie sich entsprechend dieser Überzeugung. Diese Annahme wird, wenngleich von den Sinnen abgelehnt, Realität werden, sofern Sie sie gläubig aufrechterhalten. Ob Sie den Wunschzustand erfolgreich in Ihrem Bewusstsein verankert haben, erkennen Sie daran, dass Sie sich innerlich Menschen ansehen, die Sie kennen. Sofern Sie diese Menschen nach wie vor so sehen wie bisher, haben Sie Ihr Selbstbild noch nicht verändert. Denn ein verändertes Selbstbild führt dazu, dass sich Ihre Beziehungen zur Außenwelt ebenfalls verändern. Lassen Sie Ihre Bekannten während Ihrer persönlichen Vorstellungsübungen Sie so sehen, wie Sie sie sehen würden, wenn Ihr Wunsch bereits erfüllt wäre. Anderen Menschen erscheinen Sie immer als Verkörperung des von Ihnen angestrebten Ideals. Deshalb müssen Sie während Ihrer Übung die anderen geistig so sehen, wie Sie von ihnen gesehen werden wollten, nachdem Ihr Selbstbild eine physisch sichtbare Tatsache ist. Sie fühlen sich in den gewünschten Seinszustand hinein. Glauben und Sein sind eins. Der Erzeuger und das Gezeugte sind eins. Deshalb kann das, was Sie für sich selbst erzeugen, niemals weit weg und auch nicht nahe sein, denn Nähe beinhaltet Trennung. Alles ist möglich dem, der glaubt. Markus 9,23. Das Sein ist die Substanz der ersehnten Dinge, die Vorwegnahme noch nicht sichtbarer Umstände. Vergleich Hebräer 11,1: Der Glaube ist eine feste Zuversicht auf das Erhoffte und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Wenn Sie davon ausgehen, also annehmen, dass Sie das sind, was Sie sein wollen, werden Sie andere Menschen in Bezug zu Ihrer Annahme sehen. Falls Sie anderen Gutes wünschen, müssen Sie sich diese Personen während Ihrer Übung so vorstellen, als hätten Sie das Ihnen Gewünschte bereits. Der Wunsch ist es, der Sie über Ihre gegenwärtige Sphäre erhebt, und der Weg vom Ersehnten zur Erfüllung wird abgekürzt, indem Sie sich in Ihrer Vorstellung das ausmalen, was Sie physisch erleben wollen, sobald Ihr Wunsch erfüllt ist. Sie haben gelesen, dass der Mensch in jedem Augenblick seines Lebens die Wahlmöglichkeit zwischen mehreren Zukunftsvarianten hat. Es stellt sich also nun die Frage, wie soll dies möglich sein, wenn die Erfahrungen des in der dreidimensionalen Welt wachen Menschen vorherbestimmt sind, was sich aus seiner Betrachtung eines Ereignisses vor dessen Eintreffen ergibt? Diese Fähigkeit, die Zukunft zu verändern, wird nachvollziehbar, wenn wir die Lebenserfahrungen auf Erden mit einem bedruckten Blatt vergleichen. Der Mensch erlebt die irdischen Erfahrungen nach und nach so, wie sie jetzt die Worte auf dieser Seite aufnehmen. Stellen Sie sich vor, dass jedes Wort auf dieser Seite für einen Sinneseindruck stünde. Um den Zusammenhang und Sinn der Worte zu verstehen, konzentrieren Sie sich auf das erste Wort oben links und gehen dann von links nach rechts Zeile für Zeile weiter, wobei Sie sich ein Wort nach dem anderen ansehen. Sobald Ihre Augen beim letzten Wort auf der Seite angekommen sind, haben Sie den Sinn dieser Seite erfasst. Nehmen wir nun an, dass Sie dieselbe Seite vor sich hätten und Ihnen einfiele, die Worte umzustellen. Sie könnten dann eine völlig andere Geschichte erzählen, wahrscheinlich sogar mehrere andere Geschichten. Ein Traum ist nichts anderes als ungesteuertes Denken in der vierten Dimension oder die Umstellung vergangener und künftiger Sinneseindrücke. Sobald wir gelernt haben, die Zielbilder unserer Aufmerksamkeit in der vierdimensionalen Welt zu steuern, können wir in der dreidimensionalen Welt bewusst Umstände erschaffen. Diese Steuerung lernen wir mit Hilfe des Wachtraums. Indem unsere Aufmerksamkeit mühelos aufrecht gehalten werden kann, denn unverkrampfte Aufmerksamkeit ist für eine Veränderung der Zukunft eine unabdingbare Voraussetzung. In einem gesteuerten Wachtraum können wir bewusst ein Ereignis zusammenstellen, welches wir in der dreidimensionalen Welt erleben wollen. Bei den Sinneseindrücken, welche wir bei der Zusammenstellung unseres Wachtraums einbringen, handelt es sich um gegenwärtige Realitäten, welche zeitlich in der vierdimensionalen Welt verschoben sind. Wir entscheiden uns für jene Sinneseindrücke, welche, entsprechend umgestellt, beinhalten, dass unser Wunsch bereits erfüllt ist. Nachdem der Wachtraum klar definiert ist, entspannen wir uns in einem Stuhl und führen einen schlafähnlichen Zustand herbei, in dem wir zwar schläfrig sind, unsere Aufmerksamkeit jedoch noch bewusst lenken können. Sobald wir uns in diesem schlafähnlichen Zustand befinden, spielen wir in der Vorstellung das durch, was wir erleben würden, wenn dieser Wachtraum jetzt eine objektive Tatsache wäre. Bei dieser Vorgehensweise zur bewussten Zukunftsgestaltung ist es wichtig, dass der Wachtraum, die Vorwegnahme der Wunscherfüllung, das Einzige ist, was uns während dieser Übung ausfüllt. Darüber, wie sich dieser Wunsch verwirklicht, machen wir uns keinerlei Gedanken. Indem wir den Wachtraum als physische Realität akzeptieren, werden die Mittel zu seiner Verwirklichung herbeigebracht. Gestatten Sie mir nochmals das Fundament für die Veränderung der Zukunft, den gesteuerten Wachtraum, zusammenzufassen. Legen Sie Ihr Ziel genau fest. Legen Sie sich ein Einzelereignis zurecht, von dem Sie annehmen, dass es nach Erfüllung Ihres Wunsches eintritt. Bringen Sie Ihren physischen Körper zur Ruhe und führen Sie einen schlafähnlichen Zustand herbei. Danach fühlen Sie sich in die zurechtgelegte Handlung ein. Sie stellen sich vor, dass Sie diese Handlung hier und jetzt durchführen, genauso wie sie ablaufen würde, wenn Sie in Fleisch und Blut in dieser Situation wären. Ich kann aus eigener Erfahrung bestätigen, dass Sie Ihr Ziel bei Beachtung dieser Schritte auf vollkommene Art und Weise erreichen. Der Fairness halber darf ich hinzufügen, dass auch ich die Meisterschaft bei der Steuerung meiner Aufmerksamkeit nicht immer erreiche. Doch tröstet mich der im Brief an die Philipper 3,13 stehende Satz: Brüder, ich bilde mir nicht ein, dass ich es schon ergriffen hätte. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was hinter mir liegt, und strecke mich nach dem aus, was vor mir liegt. Kapitel 3: Die Macht der Vorstellung. Ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Johannes 8, 32. Der Mensch denkt, dass ich ein angemessenes Urteil nach der äußeren Realität zu richten habe. Wenn ich zum Beispiel gefangen bin und mir suggeriere, dass ich frei sei, sowie daran glauben kann, dass ich mich in Freiheit befände, dann würde das bedeuten, dass ich zwar an meine Freiheit glaube, aber noch nicht frei bin, sondern nur das Opfer meiner Illusion bin. Da ich aufgrund eigener Erfahrungen im Laufe der Zeit eine Vielzahl seltsamer Dinge zu glauben gelernt habe, sehe ich keine Veranlassung daran zu zweifeln, dass Dinge, die ich selbst nicht erlebt habe, nicht der Wahrheit entsprechen sollen. Die Vorstellung des Menschen ist der eigentliche Mensch, und unsere geistige Vorstellung ist die reale Welt. Es ist jedoch unsere Aufgabe, uns Schönes und Herrliches vorzustellen. Alles, was ehrbar, gerecht, keusch, wohllautend und tugendhaft ist. Philipper 4,8. Denn der Herr sieht nicht, wie ein Mensch sieht. Er sieht nicht, was vor Augen ist, sondern er sieht das Herz. Samuel 16,7. In der Meditation, wenn das Gehirn erleuchtet ist, finde ich meine Vorstellungskraft mit einer magnetischen Kraft versehen, die alles anzieht, was ich mir wünsche. Der Wunsch ist die Macht, welche sich der Vorstellungskraft bedient, um das Leben um mich herum so zu gestalten, wie ich es in mir innerlich vorstelle. Als erstes will ich eine gewisse Person oder Szene sehen, dann betrachte ich diese so, als würde ich das sehen, was ich sehen will. Und der vorgestellte Zustand wird gegenständlich real. Ich will etwas Bestimmtes hören, also höre ich das, was ich hören möchte. Die innerlich vorgestellte Stimme spricht das, was ich ihr vorgebe, so, als käme die Botschaft von ihr selbst. Ich könnte an dieser Stelle viele Beispiele aufzählen, die meine Vorgehensweise untermauern und belegen, dass diese inneren Vorstellungsbilder physische Realitäten werden. Ich weiß allerdings, dass Fallbeispiele bei denen, die sich meinen Worten verschließen oder keine eigenen Erfahrungen gemacht haben, nur auf Unglauben und Ablehnung stoßen würden. Die Erfahrung hat jedoch eindeutig bestätigt, dass er das, was nicht ist, ins Dasein ruft. Römer 4,17. Über diese Methode, sich zuerst zu wünschen und sich dann vorzustellen, das Gewünschte bereits zu erleben, können wir die Zukunft in Harmonie mit unseren Wünschen modellieren. Wir sind jedoch dazu aufgerufen, uns nur Schönes und Gutes zu wünschen, da die Vorstellungskraft keine Unterschiede macht und Übles ebenso rasch wie Gutes erschafft. Aus uns entspringt Gutes und Schlechtes. Hiermit lege ich dir heute das Leben und das Glück, den Tod und das Unglück vor. Deuteronomium 30,15. Wunsch und Vorstellungskraft ziehen ihresgleichen an. Am besten wirken sie, wenn sich das Bewusstsein in einem schlafähnlichen Zustand befindet. Sie haben die Vorgehensweise, um eine dimensional größere Welt zu betreten, nun detailliert und sorgfältig erfahren. Ich darf aber noch eine weitere Formel hinzufügen, die Ihnen die Tür zu einer größeren Welt öffnet. Im Traum sind wir meist der Diener unserer Vision und nicht der Meister. Die innere Fantasie des Traumes kann jedoch in eine äußere Realität verwandelt werden. Im Traum, und dasselbe gilt für die Meditation, gleiten wir von dieser Welt in eine dimensional größere Welt hinein. Ich weiß, dass die Formen im Traum nicht die flachen, zweidimensionalen Bilder sind, für welche sie von modernen Psychologen gehalten werden. Es sind vielmehr substanzielle Realitäten der dimensional größeren Welt, und ich kann darauf zurückgreifen. Wenn ich mich beim Träumen ertappe, habe ich festgestellt, dass ich jede unbelebte oder stationäre Form des Traums Stuhl, Tisch, Treppe, Baum, umgreifen kann und wenn ich mir während des Umgreifens dieses Gegenstandes befehle, aufzuwachen, habe ich immer noch das Gefühl, als würde ich daran festhalten. Durch diese bewusste Vorgehensweise rufen wir unsichtbare Dinge so hervor, als ob es sie gäbe. In diesem Zustand rufen wir durch unser Wünschen und das Hineinfühlen in den erfüllten Wunsch Dinge herbei. Anders als in der dreidimensionalen Welt, in der zwischen unserer Annahme und seiner Erfüllung ein Zeitablauf nötig ist, findet in der dimensional größeren Welt eine sofortige Realisierung unserer Annahme statt. Die äußere Realität spiegelt unsere Annahme sofort. Es besteht kein Grund, 4 Monate bis zur Ernte zu warten. Vergleiche Johannes 4, 35. Ein erneuter Blick und die Felder sind zum Ernten bereit. In dieser dimensional größeren Welt werdet ihr nicht kämpfen müssen. Tretet hin, steht still und seht die Rettung des Herrn. 2 Chronik 20:17. Und da diese größere Welt langsam durch unsere dreidimensionale Welt hindurchläuft, können wir über unsere Vorstellungskraft unsere eigene Welt im Einklang mit unserem Wunsch umgestalten. Sehen Sie so, als ob Sie gesehen hätten. Hören Sie so, als ob Sie gehört hätten. Strecken Sie Ihre imaginäre Hand so aus, als ob sie berührt hätte. Und Ihre Annahme wird sich als Tatsache erhärten. Dies soll kein Hörbuch mit Wundergeschichten sein. Es soll dazu beitragen, dass Sie sich auf die einzige Realität besinnen, welche die alten Gelehrten als Gott verehrt haben. Alles, was über Gott gesagt wurde, betrifft in Wahrheit das Bewusstsein des Menschen. Denn wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Und wer sich rühmt, der rühme sich dessen, Einsicht zu haben und zu erkennen, dass ich der Herr bin, der Güte, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Jeremias 9,24. Ich bin ist die Selbstdefinition des Absoluten, die Wurzel, aus der alles entspringt. Ich bin der Rebstock, Johannes 15,1. Wie lautet Ihre Antwort auf die ewige Frage, wer bin ich? Ihre Antwort entscheidet über die Rolle, die Sie im Schauspiel der Welt übernehmen. Ihre Antwort, Ihr Selbstbild, braucht sich keinesfalls nach der jeweiligen äußeren Realität zu richten. Diese große Wahrheit wird uns in der Aussage bestätigt, der Schwache spreche, ich bin stark. Sehen Sie sich Ihre vielen Neujahrsvorsätze an. Diese hielten eine kurze Zeit lang an und starben dann einen jähen Kindestod. Warum? Weil sie von ihrer Wurzel abgetrennt waren. Gehen Sie davon aus, dass Sie bereits seien, was Sie sein wollen. Durchleben Sie in Ihrer Vorstellung das, was Sie in Fleisch und Blut erleben wollen. Bleiben Sie dieser Annahme treu und halten Sie sie beharrlich aufrecht. Auf diese Weise definieren Sie sich selbst als der Mensch, den Sie vorweggenommen haben. Was von seinen Wurzeln abgetrennt ist, hat kein Leben. Und unser Bewusstsein, unsere Ich-Bin-Heit, ist die Wurzel, aus der alles in unserer Welt entspringt. Wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, werdet ihr in euren Sünden sterben. Johannes 8,24. Das heißt, solange ich nicht glaube, dass ich bereits das bin, was ich sein will, werde ich weiterhin derjenige sein, der ich bisher schon war, und mit meinem bisherigen Selbstbild sterben. Außer dem Bewusstsein des Menschen gibt es keine Macht, die das Gewünschte auferstehen lassen kann. Wer es sich zur Gewohnheit gemacht hat, Kraft seiner Vorstellungsbilder alles herbeizurufen, was sein Herz begehrt, ist Meister seines Schicksals. Kapitel 4. Ändern Sie nur sich selbst. Ich heilige mich selbst für Sie, auf dass auch Sie geheiligt seien in der Wahrheit. Johannes 17, 19. Das von uns angestrebte Ideal könnte sich in uns niemals entwickeln, wenn es nicht potenziell in unserem Wesen angelegt wäre. Ich möchte Ihnen nun ein eigenes Erlebnis schildern, das ich vor 2 Jahren hatte. Dazu ziehe ich Passagen aus meinem Buch »Die Suche« heran, weil Ihnen diese helfen, die Wirkungsweise des Gesetzes des Bewusstseins besser zu verstehen und sie ihnen aufzeigen, dass wir außer uns selbst niemanden zu ändern haben. Eines Tages befand ich mich auf See und dachte über den vollkommenen Zustand nach. Ich überlegte mir, wie es wohl wäre, wenn ich zu rein wäre, um irgendetwas Ungerechtes zu sehen, wenn mir alles makellos erschiene und ich nichts verurteilen könnte. Ich grübelte mich in diese Gedanken hinein, als ich mich auf einmal aus dem dunklen Umfeld meiner Sinne herausgehoben fühlte. Das Gefühl war so intensiv, dass ich mir wie ein Feuerwesen in der Luft vorkam. Ich hörte Stimmen von einem himmlischen Chor und sie sangen: Er ist auferstanden. Er ist auferstanden. Intuitiv wusste ich, dass sie mich meinten. Dann schien ich in der Nacht zu wandeln. Ich gelangte bald zu einer Szene, die alte Zisterne von Bethesda hätte sein können. Denn an diesem Ort befanden sich viele behinderte Menschen, Blinde, Gebrechliche, Ausgezehrte, die jedoch nicht auf das Schöpfrad warteten, sondern auf mich. Als ich näher kam, wurden sie, einer nach dem anderen, wie von Zauberhand transformiert und alle fehlenden Körperglieder wurden aus einem unsichtbaren Behälter entnommen und vollkommen herausgebildet, und ich spürte, dass diese Vollkommenheit von mir kam. Als alle in dieser Vollkommenheit wiederhergestellt waren, stimmte der Chor erneut an. Es ist vollbracht. Die Szene löste sich auf und ich wurde wach. Ich weiß, dass diese Vision das Ergebnis meines intensiven Nachdenkens über die Vollkommenheit war. Denn in meinen Meditationen bringe ich immer eine Einigkeit mit dem betrachteten Zustand hervor. Ich war eine Zeit lang so in diese Vorstellung versunken gewesen, dass ich zu dem geworden war, was ich innerlich betrachtet hatte. Und der hehre Zweck, mit dem ich mich identifiziert hatte, zog ebenso hehre Dinge an und gestaltete die Vision im Einklang mit meinem inneren Wesen. Das Ideal, mit dem wir vereinigt sind, wirkt durch Assoziierung von Idealen, um tausenderlei Stimmungen wachzurütteln, die ein Schauspiel erzeugen, das um die zentrale Idee kreist. Meine mystischen Erfahrungen haben mich zu der Überzeugung geführt, dass es keine andere Möglichkeit gibt, eine äußere Vollkommenheit zu erlangen, als die eigene Transformierung. Im göttlichen Haushalt geht nichts verloren. Wir können nichts verlieren, es sei denn, wir steigen von der Sphäre, wo das Ding sein natürliches Leben hat, herab. Der Tod hat keine transformierende Macht. Egal, ob wir hier oder dort sind, gestalten wir unsere Welt aufgrund der Intensität unserer Vorstellungsbilder und Gefühle, und wir hellen oder verdunkeln unser Leben entsprechend unserem Selbstbild. Das Selbstbild ist von allergrößter Wichtigkeit für uns. Menschen, die uns helfen oder behindern, sind, wissentlich oder unwissentlich, Erfüllungsgehilfen des Gesetzes, wonach die äußeren Umstände im Einklang mit unserem Wesen gestaltet werden. Unser eigenes Selbstbild ist es, das uns frei macht oder beschränkt, wenngleich zum Erreichen des Zieles materielle Hilfen hinzukommen können. Da sich das Leben nach der inneren Vorlage unseres Bewusstseins anpasst, gibt es außer der eigenen Transformierung keine Möglichkeit, eine äußere Vollkommenheit herbeizubringen. Die Berge, von welchen wir Hilfe erhoffen, befinden sich in unserem Inneren. Es ist somit unser eigenes Bewusstsein, an das wir uns als die einzige Realität zu wenden haben. Damit lassen sich alle Phänomene erklären. Auf die Gerechtigkeit dieses Gesetzes können wir uns mit absoluter Sicherheit verlassen. Dieses Gesetz gibt uns nur das, was unserem Wesen entspricht. Zu versuchen, die Welt zu verändern, bevor wir unser Selbstbild verändern, kommt einem Ankämpfen gegen das Wesen der Dinge gleich. Es kann nur dann einen dauerhaften äußeren Wandel geben, wenn ihm ein innerer vorausgeht. Wie innen, so außen. Ich stelle keine falschen Behauptungen auf, wenn ich anrege, dass wir uns vorstellen sollten, bereits das zu sein, was wir sein wollen, in einer geistigen Atmosphäre der Größe zu leben, statt physische Mittel und Argumente einzusetzen, um den angestrebten Wandel herbeizuführen. Solange kein Bewusstseinswandel vorausgeht, ist alles, was wir unternehmen, nur ein kosmetisches Zurechtschminken der Oberfläche. So sehr wir uns auch abmühen oder kämpfen, können wir doch nicht mehr erhalten, als von unseren inneren Annahmen bekräftigt wird. Gegen etwas, das uns zugestoßen ist, zu protestieren, ist ein Protest gegen das Gesetz unseres Seins und gegen die Herrschaft über unser Schicksal. Meine Lebensumstände werden durch mein Selbstbild bestimmt. Wenn meine Lebensumstände Schmerzen bereiten, sollte ich den Grund in meinem Inneren suchen, denn ich bin in meinem Leben entsprechend meinem eigenen Selbstbild hierhin und dorthin gebracht worden. Ein intensives Hineindenken bringt eine Einheit mit dem innerlich betrachteten Zustand hervor. Und in dieser Einheit sehen wir Visionen, haben Erfahrungen und benehmen uns im Einklang mit unserem Bewusstseinswandel. Das zeigt, dass eine Bewusstseinsveränderung zu einer Veränderung des Umfelds und des Verhaltens führt. Alle Kriege belegen, dass gewalttätige Gefühle äußerst mächtig sind und die geistige Struktur umgestalten. Nach jedem großen Konflikt gab es eine Phase des Materialismus und der Gier, in der die Ideale, für die der Krieg angeblich geführt wurde, verschüttet wurden. Dies ist deshalb unvermeidbar, weil Krieg Hass schürt, welche einen Bewusstseinsabstieg von der Ebene des Ideals auf die Ebene der Konfliktaustragung mit sich bringt. Wir könnten uns jedoch gefühlsmäßig ebenso sehr für unsere Ideale erwärmen, wie wir uns in unsere Abneigungen hineinsteigern. Wenn wir nur auf die Ebene unserer Ideale ebenso leicht hinaufsteigen würden, wie wir auf die Niederungen des Hasses herabsteigen. Liebe und Hass haben eine magische Verwandlungskraft. Durch sie werden wir zu dem, was wir betrachten. Die Intensität des Hasses erschafft in uns selbst den Charakter, den wir uns von unseren Feinden vorstellen. Eine Eigenschaft stirbt ab, wenn sie keine Aufmerksamkeit mehr erhält. Deshalb werden unliebsame Zustände am besten ausgemerzt, indem wir uns das Gewünschte vorstellen, statt den Zustand, von dem wir frei sein wollen, anzugreifen. Alles, was rein ist, alles, was liebenswert ist, alles, was wohllautend ist, das erwägt. Zu ändern gibt es nur unser Selbstbild, sonst nichts. Sobald wir uns selbst ändern, löst sich unsere bisherige Welt auf und gestaltet sich in Harmonie mit unserer eigenen Vorstellung um. Liebe Hörerin, lieber Hörer, Sie sind nun am Ende dieses Hörbuches angelangt. Wir hoffen, dass Ihnen der Inhalt gefallen hat und Sie mit unseren Leistungen zufrieden sind. Weitere Hörbücher zum Thema Bewusstsein und Spiritualität finden Sie in unserem Repertoire. Der Audana Verlag wünscht Ihnen alles Gute in jeglicher Hinsicht und viel Erfolg auf Ihrer spirituellen Reise.